Hallo und herzlich willkommen zur One Piece Manga Kapitelbesprechung, diesmal mit Kapitel 858. Mit mir dabei ist natürlich wieder der Max. Hallo Max. Moin, moin, hi. Ja, wir fangen, glaube ich, gleich mal mit der Coverpage an, die diesmal nicht mehr fanwunschbasiert ist, zumindest steht das da nicht. Und zwar sehen wir ein Footballspiel, die Monkeys gegen die Bisons. Ja. Strohhutbande mit einigen Tieren steht sich gegenüber und macht sich zum Spiel bereit. Lustiger Fact finde ich hier, dass Lysop da hinten bei Brook steht und als einziger so eine fette Ritterrüstung anhat. Ja, stimmt, das ist ganz schön. Ansonsten finde ich hier noch irgendwie so, ist so eine vertane Chance irgendwie. Ich weiß, es ist jetzt nur so Strohhutbande intern, aber man hätte der ja auch so als Bison-Anführer Dalton nehmen können, der ja schon eigentlich die Oh Bisonflucht ja, hat. stimmt. Und als Affen hätte man diese Affen gegen die Zorro trainiert hat. Wie hießen die denn nochmal? Wie heißen die denn nochmal? Ne, ich weiß es Ja. gerade auch nicht. Ich muss sagen, mir gefällt die Coverpage auch sehr gut. Ich finde es vom Timing her ein bisschen seltsam. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn sowas in der Super Bowl-Woche rausgekommen wäre. Ja. Ist ja jetzt schon einen Monat her. Ich finde es ist ein bisschen schade, dass man Robin nur so klein im Hintergrund sieht. Man erkennt sie quasi gar nicht. Also du erkennst Robin nur daran, dass sie gerade eine Tasse Tee trinkt, wie sie es ja meistens macht. Und dass sie auch halt wenig anhat, so wie Ja, Nami. okay, das stimmt. Also, Ja, apropos wenig an, Nami, würde ich ja, sagen. Fanservice gab's dieses Kapitel noch und nöcher. Jo. Aber wir fangen erstmal vorne an. Es wird nämlich jetzt der Kuchen zubereitet. Und da sehen wir auch gleich den Chefkoch der Big Mom Piratenbande. Nämlich Streusen. Jo. Cooler Name. Irgendwie so passt so ins deutsche Setting so ein bisschen. Ich hätte Streusel viel besser gefunden, aber na gut. Ja, stimmt. Ja, ich meine, die Japaner wissen es vielleicht nicht besser. Nachdem von Cracker das Schwert hieß ja auch schon Pretzel. Da passt das ganz gut ins Setting. Auch dieses Märchen Verwunschener Wald ist ja so ein bisschen wahrscheinlich an Grimms Märchen angelehnt. Ich muss sagen, die erste Seite gibt mir jetzt sehr wenig. Ja, ich finde es nur so, also eigentlich irgendwie so ein Gefühl, so eine Disney-Hommage, dass die da jetzt alle singen, während sie da ihren Ja, das Kuchen stimmt. backen, so, das hat halt was von Disney irgendwie. Das ist ganz schön. Ja, Aber dann. inhaltlich ist es jetzt nicht so Nee, besonders eigentlich relevant. total unwichtig. Es zeigt halt nur, dass die Hochzeit ist jetzt bald, steht kurz bevor. So, dann sind wir an der Ostküste, wo Peckoms von den Sonnenpiraten behandelt wird und dazu doch aufgefordert wird, bleib doch hier liegen und ruh dich aus. Aber Peckoms will natürlich sich vergewissern, dass Jinbei Big Mom Bescheid gesagt hat. Hat er natürlich nicht. Hat er natürlich nicht, nein. Und dann geht's eigentlich auch schon direkt weiter, dass Sanji und Ruffy jetzt bei dem Versteck von Batch aufkreuzen und dann erstmal nicht reingelassen werden, sondern gesagt wird, ihr müsst ein Bad nehmen, weil Batch sich nicht mit dreckigen Leuten abgeben will. Da treffen sie dann auch auf Monsterkanone Vito, einen von der Bande. Chopper ist auch schon da, genauso wie, Ohne Hut. genau, ohne Hut, der hat schon gebadet. Brook und Nami, die sind auch schon alle da, wobei Nami und Carrot und wie heißt denn nochmal die Zwillingsschwester von Lola? Chiffon. Ah ja. Die nehmen alle zusammen Bad und da ist dann auch der angesprochene Fanservice. Also man sieht natürlich, dass Nami immer noch sexy ist. Wobei das finde ich sowieso ein bisschen strange. Die kennen sich jetzt wie lange? Vielleicht eine Woche. Zehn. Wen meinst du denn jetzt? Nami und Carrot. Und hier die. 2 Wochen ungefähr, ja. Ja. Ich meine, ich würde jetzt nicht mit jemandem direkt ins Bad gehen und dann einfach so nackt vor duschen. Also. Wenn Oda das möchte, dann bekommt er das. Okay. Und was ich hier noch ganz lustig finde, dass die eine hat da ihr Baby, Batchs Baby, und der trägt auch schon so einen Hut, so einen Mafia-Hut. Ja. Das ist ganz lustig. Den hat man, glaube ich, auch, als man ihn das erste Mal gesehen hat, mit einer Zigarre im Mund gesehen. Das ist ganz cool gemacht. Ja, Petz heißt er. Ja. Und wir erfahren hier etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich woher der Hass von Big Mom auf Lola kommt, nämlich dass Lola mal mit dem Prinzen von Elban, dem Riesenkönigreich oder der Rieseninsel, vermählt werden sollte. Loki heißt der. Die haben da also anscheinend die nordischen Götternamen so. Und da hat Lola sich gesagt, nee, mach ich nicht. Ist dann abgehauen und deswegen ist Big Mom böse auf sie, weil sie damit nicht die stärkste Armee der Welt bekommen hätte. Ja, und Ja, seit. so kannst du das nicht sagen. Nicht die stärkste Armee, sondern das stärkste Königreich. Okay, das stärkste Königreich, Ich aber. weiß nicht, wie da die deutsche Übersetzung ist. Ich habe auf jeden Fall auf zwei, ich beziehe mich jetzt hier auf zwei englische Quellen. Da wurde es nämlich auch zwischen Most Powerful Kingdom und das andere hieß Army. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang macht Königreich mehr Sinn. Ja, aber was macht denn das Königreich so stark, wenn nicht die Ja, Armee? mit Sicherheit die starken Krieger, aber. Ja, Ich die gehören ja meine, wohl zur Armee, oder nicht? natürlich, klar. Nur guck dir mal die Vergleichswerte an, die wir bisher haben. Die Armee von Dressrosa hat nichts auf die Reihe bekommen. Die Fischmenschenarmee hat nichts auf die Reihe bekommen. Die Armee in Alabasta hat nichts auf die Reihe bekommen. Außer unsterblicher Peru, aber den lassen wir jetzt mal außen vor. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Königreiche allgemein sind halt nicht. Ich glaube nicht, dass die Riesenarmee gegen die Marine gewinnen würde, so. Einfach Ja, gesagt. okay. Deswegen glaube ich, dass das mit stärkstes Königreich eine treffendere Beschreibung ist. Aber ich glaube eher so, wenn du nur die Armee der einzelnen Länder, die einzelnen Fußsoldaten gegeneinander kämpfen lässt, Genau. dann gewinnen wahrscheinlich die Riesen. Ja, die trampeln die quasi einfach Naja, Fußsoldaten, ja. auf jeden Fall hat Lola da den Rückzieher gemacht und seitdem sind die Beziehungen zu den Riesen nicht gut und deswegen experimentiert Big Mom mit künstlicher Vergrößerung oder also halt irgendwelche normalen Menschen auf Riesengröße wachsen zu lassen. Genau, das ist ja quasi das, was Caesar gemacht hat auf Richtig. Pancasa. Da stellt sich mir gleich die Frage, ob Big Mom da irgendwie involviert war. Ja, war sie. Ach, Sie echt war war sie? Okay, die habe ich das wieder Auftraggeberin. vergessen. Habe ich das wieder vergessen? Ja. Deswegen war sie ja so mad auf Caesar. Das wurde echt nur sehr, sehr kurz erwähnt, aber weil quasi hat Caesar mit dem Forschungsgeld von Big Mom nur irgendwelche Partys gefeiert. Okay. Ja, gut, das habe ich schon wieder alles vergessen. Aber apropos Caesar, denn bei dem ganzen Aufeinandertreffen, das jetzt stattfindet, wo die sich alle gegenüber sitzen, sitzt auch Caesar-Clown rum. Der Ruffy starrt die ganze Zeit in den Raum, guckt dann ihn an und schreibt: Das bist du doch. Was machst du hier? Und dann sagt er nur: Nee, nee, ich bin gar nicht Caesar, ich bin Gangster Gastino. Also Batchs Blutsbruder. Und dann Ruffy gleich wieder: Ach so, ja, dann habe ich dich verwechselt, das tut mir leid. Unser Chopper hat's verstanden. Ja, genau. Obwohl, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Chopper es verstanden hat. Eigentlich wäre er der Erste, der auf sowas reinfällt. Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall ganz lustig. So, und dann brüllen die sich natürlich an. Und generell ist da nicht so, na, also da ist schon sehr explosive Stimmung. Du hast das Gefühl, so, jeden Moment kann das alles irgendwie drunter und drüber gehen. Nur gut, dass Jinbei da ist und Ruffy noch Ja. zurückhalten kann. Sonst hätte der Batch noch eine geklatscht dafür, dass er Peckoms angeschossen hat. Ja, und jetzt brüllen sie sich alle an. Wie sieht denn unser Plan aus? Ja, ich hab schon einen. Ja, dann lass uns das doch jetzt durchziehen. Ja, genau. Das ist das Ende. So als grobe Zusammenfassung. Wir Ja. haben aber in dem Kapitel, also ist natürlich viel Information, aber ich finde, das Kapitel hat auch viel ja, komödiantische Aspekte drin, muss ich sagen. Also ich habe echt sehr, sehr gut gelacht. Ja, vielleicht nochmal zum Anfang gehen. Also jetzt mal ausgenommen, das, was an der Ostküste passiert und das mit dem Kuchenkochminister. Aber allgemein, wie schön ich finde, Ruffy ist der Star des Kapitels eindeutig, Ja. weil der ist einfach zu geil. Kommt er raus, bist du Capone? Also sagt er ja zu dem Vito vorne an der Tür und dann ist er so, nein. Und von Sanji wird er sowieso respektiert. Das mit dem Zahn ist ja wohl absolut lustig gelöst, finde ich. Ja. Man sollte sich nicht fragen, warum, aber ich fand's geil, weil im Reddit hatte dann jemand als Kommentar zum Kapitel ganz viele Möglichkeiten aufgezählt, was mit dem Zahn passieren könnte. Und dann einfach drunter geschrieben, ja, oder benutzt Milch, so nach dem Motto. Weil vorher war Goldzahn, dass irgendjemand Frankie im neuen normalen Zahn einsetzt. So Theorien halt. Und dann, ja, trinken die beiden einfach Milch und sind vollkommen geheilt. Ja, vor allem, weil Brook besitzt ja sowieso die Fähigkeit, seine Knochen durch einfach nur durch Milch trinken, Kalziumzufuhr zu heilen. Dass Ruffy das jetzt auch besitzt, ist ganz lustig gemacht. Das ist eigentlich sowieso lustig. Die kommen da in die Festung rein, gehen erstmal zum Kühlschrank. Ach, was ist denn da drin? Oh ja, Milch, lecker. Zack. Was ich auch noch einen netten Fun-Fact finde, der ein bisschen untergeht, finde ich, als Brook so erleichtert tut nach dem Bad und Ruffy schon so ein bisschen sauer, so, ja, du tust gerade so, als ob wir schon einen heftigen Kampf hinter uns hätten und er weiß einfach nicht, dass er schon Big Mom gegenüberstand. Ja, und er quasi lebend rausgekommen ist. Das ist schon ganz nett gemacht und dieser Typ, der sie dann bewachen soll, regt sich natürlich auch dementsprechend auf, als die beiden dann einfach die Milch aus dem Kühlschrank nehmen. Ich mag es auch, dass die da halt Milch in so Trinktüten verpackt haben mit so einem Strohhalm. Ja. Trinken das gar nicht aus dem Glas oder so, sondern einfach so ein Trinkpäckchen. Ja, und dann typischer Ruffy auch wieder. Bevor wir jetzt darüber sprechen, will er ihm erstmal einen Schlag verpassen dafür, dass er Peckoms angeschossen hat. Ja, aber allein schon, ich fand das einfach so gut, dass Ruffy guckt nur die ganze Zeit ernst, sagt nichts, während anderen um ihn herum so, ja, ich stimme dir zu, wir müssen das so und so machen. Ruffy guckt halt nur, sagt nichts und brüllt dann auf einmal los, du bist doch Caesar Clan. Stimmt. Der hat gar nicht zugehört, der hat die ganze Zeit gegrübelt, ob mir das wirklich ist. Und das Lustigste finde ich noch, wie Sanji danach in dem Bild guckt, so, ja, du merkst das jetzt. Wir sitzen schon die ganze Zeit allein am Tisch. Chopper auch direkt. Was? Caesar Clown, wo? Ja, das ist echt ein sehr, sehr geiles Kapitel, ohne dass jetzt hier zu viel Comedy gemacht wird, sondern es geht gut voran. Und ich finde auch hier haben wir auch gut so Foreshadowing bekommen, was noch eventuell wichtig werden könnte, halt mit dem Elban-Königreich. Dass Ja, Big Mom stimmt. mit den Riesen auf Kriegsfuß ist. Und das könnte. Und er halt mit Lola irgendwie da Vergangenheit hat, das könnte sich noch irgendwie als nützlich erweisen. Oder zumindest nochmal auf den Plan treten in irgendeiner Form. Ja, die Könige, beziehungsweise der Prinz, wir wissen ja schon, dass er Loki heißt. Das heißt, du hast ja eben schon ganz kurz angerissen, dass wir jetzt quasi vermuten könnten, in welche Richtung das mit Elban geht. Ich würde jetzt einfach mal mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass der König Odin heißt. Und der Loki Und hat einen Bruder namens Thor. ja, würde ich mal vermuten. Also es wird ja ins Wikinger-Setting passen, was wir von den bisherigen Riesen so mitbekommen haben. Also vor allen Dingen Woogie und Boogie, die ja quasi Wikinger waren mit ihren Helmen und Meinst du, dass wenn die Strohhüte irgendwann nach Elban kommen, dass Boogie und Woogie schon da sind? Oder wieder da sind? Oder immer noch auf Little Garden festhängen? Ich weiß es nicht. Ich fände es ehrlich gesagt ganz schön, wenn sie quasi die Fürsprecher von der Strohbande in dem Reich werden, zusammen mit Hayrodin und den beiden Riesen von Enies Lobby. Die wollten ja garantiert wieder. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber die wollten ja wieder zurück nach Elban. Ob sie jetzt vorher ihre beiden Kapitäne abholen wollten oder nicht, weiß ich nicht. Wohl auch nie in der Cover-Story irgendwie weitergeführt, oder? Nee, ich glaube nicht. Guck mal. Schade eigentlich. Ich glaube, da hält sich Oda noch ein bisschen in der Hinterhand so ein paar Sachen. Ich fände es richtig cool, wenn die Riesen, wenn das irgendwann kommen würde und Strohhüte landen dann auf Elban und freunden sich also mit den Riesen an, dass die Riesen auch irgendwie so eine Schwäche haben, sowas, so wie Zorros nicht vorhandener Orientierungssinn oder so, dass die, was weiß ich, die sind verrückt nach süßen Tierchen oder sowas. Das Vielleicht finde sind die ich auch irgendwie. irgendwie streitsüchtig oder so. Ja, aber ich hätte eher gern so eine, was sie so ein bisschen dümmlich oder auch naiv so erscheinen lässt. Ja, wäre Was ganz dann für cool. Comedy-Potenzial sorgt. Oder das würde ich mir richtig freuen. Oder vielleicht sind sie auch die ganze Zeit betrunken. Das wäre auch witzig. Ich muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass wir in den nächsten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren Elban zu Gesicht bekommen werden. Ja. Also, möglich wäre es natürlich, das jetzt in Verbindung mit dem Whole Cake Island Arc zu machen, aber ich glaube, Elban ohne Lüssop wird es nicht geben. Ja, das glaube ich allerdings auch. Weil das ist ja quasi sein, Er hat sich ja den Riesen auf Little Garden quasi versprochen, dass er da als ehrenvoller Mann nach Elbaan reisen wird. Ja, jetzt haben wir noch 3 Stunden und 20 Minuten bis zur Teeparty. Ja, was glaubst du, passiert als nächstes? Ich wollte vorher noch ganz kurz Ach so. sagen, dass ich finde, dass sich in dem Kapitel, auch wenn es sehr unauffällig war, Carrot für mich wieder so ein bisschen weiter in Richtung Strohutbande entwickelt hat. Sie sagt nämlich ganz oft so One-Liner von wegen, oh, das ist ja interessant, das gibt's wirklich, und so ihre Abenteuerlust und ihr Wissensdurst wird halt noch so ein bisschen weiter ausgedehnt, und auch ihre Naivität könnte man es auch nennen. Bin auch niemand, der sagt, dass unbedingt notwendigerweise jeder einen Traum haben muss. Ich glaube, Carrot würde auch ganz gut in die Crew passen als dauerhafte Unterstützung, Mitreisende auf der Suche nach Abenteuer, wie es ja Nekomamushi und Inuarashi bei Gold Roger bzw. Whitebeard auch gemacht haben. Also ich würde sie nicht als festes Crewmitglied, sondern einfach als So Mitreisende. wie. Genau, wie, aber halt vielleicht etwas dauerhafter. Ich meine, Ja. dem Wano Kuni Arc wird sie natürlich noch dabei sein, da sind wir uns, denke ich mal, einig. Also, dass Carrot jetzt sterben wird auf der Insel noch. Ach, Quatsch, das Da glaube ich habe ich nicht. eher Pedro ein bisschen auf der Liste. Ja. Bin nämlich. Wobei, der wird das wahrscheinlich auch irgendwie wieder überleben wie Peru. Nee, ich glaube bei dem ehrlich gesagt, dass er sterben wird, weil er ja auch die 50 Jahre schon verloren hat. Das heißt, so viel Zeit dürfte er nicht mehr haben. Wir haben bisher noch nicht gesehen, was passiert oder ob Big Mom überhaupt in der Lage ist, Jahre zurückzugeben, weil sie kann ja keinen lebenden Objekten Seele geben. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass verlorene Jahre dann auch dauerhaft weg sind. Okay. Ja. Und dieser Satz von vor 2, 3 Kapiteln von Pedro mit dem, ich plane nicht, diese Insel lebend zu verlassen, ist schon für mich so ein bisschen Foreshadowing, ehrlich gesagt. Ja, stimmt, da ist natürlich was dran. Ja, ich glaube auch, dass Carrot so als temporäres Mitglied wie Vivi damals auf jeden Fall halt noch mit nach Wano Kuni kommt. Ob sie vielleicht danach noch irgendwas macht, das weiß ich Also die nicht. Riesen muss sie ja jetzt quasi treffen, so was sie erzählt Ja, hat. stimmt. Aber ich glaube auch so als halt als festes Mitglied kann ich es mir auch nicht vorstellen, weil sie hat ja auch irgendwie dann keine richtige Funktion so. Weil Ja, ist schwierig bei ihr. Man hat Jinbei sie. kann halt immer noch den Berater machen, aber Carrot. Ja, ich weiß nicht, was natürlich die Theorie mit dem Ausguck. Sie kann Ja, sehr hoch aber. springen, sie hat sehr gute Augen, sie. Ja, das wird sich sicherlich zeigen. Also ich war auch vor Brook niemand, der gesagt hat, wir brauchen unbedingt einen Schiffsmusiker. Und Lysop hat ehrlich gesagt auch keine richtige Aufgabe an Bord. Wenn man es so sieht. Außer die Er ist Kanone ab. Kanonier, aber. Ja, okay. Ja. Du hast ja eben schon gesagt, was wird jetzt passieren? Ja, also ich hoffe jetzt endlich mal, dass in der nächsten Kapitel die mehr Gäste auf der Insel eintreffen, die angesprochenen Untergrundbosse. Darauf habe ich Bock, die alle zu sehen, wie die da antanzen. Und dann natürlich, wie genau Batchs Plan aussieht. Ich bleibe bei Capone. Das ist ich. Einfach als Badge. Okay. Ja, ich finde, dass Caesar dabei ist, ist jetzt ein deutliches Zeichen dafür, dass irgendwas mit Gas passieren wird. Also, ich meine, Caesar innerhalb von Capone könnte quasi dem ganzen Raum die Luft entziehen, ohne dass jemand es merkt. Also relativ unauffällig da reinschmuggeln wäre möglich. Ja, also ich glaube, dass Caesar ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in Capones Plan. Weil er hat ja auch darauf so bestanden, dass er beide, also Sanji und Caesar, bekommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt mit Capones Frucht zu tun hat. Also wir wissen ja, dass er so eine Art Festungsfrucht hat, dass halt er so seine Festung in sich selbst irgendwie versteckt oder selbst die Festung ist und dann seine Männer in ihm drin sind und dann, wenn sie rauskommen, halt wieder auf normale Größe wachsen. Ich könnte mir vorstellen, dass er so kriegt er die Leute da auf jeden Fall rein. Ob er dann direkt Ruffy oder so da mitnimmt und die dann da rausspringen, weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass er so direkt eine Konfrontation mit Big Mom angeht, sondern sich da halt irgendwas Hinterhältiges ausdenkt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um die Leute in Schloss zu schmuggeln. Ja, als lebendes trojanisches Pferd quasi. Ja, Ja. ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Ruffy so einfach darauf. Also ich glaube, die werden irgendeinen Plan ausklügeln. Was passieren wird, ist, dass Ruffy einfach im unpassendsten Moment aus ihm rausspringt. Ja, wird sicherlich interessant. Glaube, damit sind wir auch durch für diese Woche mit dem Kapitel. Nächste Woche erscheint wieder eins, ne? Ist keine Pause. Nee, keine Pause, zum Gut, Glück. dann ja, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Kapitel. Danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao.